schaust du mich nie an. Doch heute mach ich mich an dich ran. Morgen bin ich schon weit weg. Und du bist für mich der letzte Dreck. Was schaut das Mädel mich so an? An die schmeiß ich mich gleich mal ran. Sie war das letzte Mal schon hier. Warum find ich keinen Weg zu ihr? Schau mich an. Schau mich doch an. Trau dich doch ran. Na na na na na. Na na na na. Na na na na na. Na na na na. Das Licht steht in die Augen rein. Dein Haar steigt wie der Sonnenschein. Ich glaub, ich flieg gleich völlig auf. Ich halte mich aus, ich muss hier raus. Was ist die Süße heute scharf? Ich denk an die sogar im Schlaf. Warum schaut sie denn nicht zu mir? Ich bin ja so verrückt nach ihr. Schau mich an. Schau mich doch an. Trau dich ran. Trau dich doch ran. Na na na na na. Na na na na. Zusammen gehen wir nach Haus. Schon lange sind die Lichter aus. Die Blicke haben sich vereint. Und die Nacht gehört uns rein. Schau mich an. Schau mich doch an.